Ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal mit der Diskussion und ich möchte wieder an einen respektvollen Umgang erinnern und daran auch wirklich Fragen zu formulieren und nicht nur zu monologisieren, außer es ist total einfallsreich. Genau, schießen los. Also am Anfang vielleicht erstmal Verständnisfragen und dann alles weiter. Ja. Ganz kurze Verständnisfrage zu dieser aus meiner Perspektive eher fürchterlichen Hinblickseinführung. Also ich finde die nicht so besonders gut. Und waren das jetzt eigentlich Zitate von Bublitz oder waren das Zitate, die Bublitz, also waren das Bandler-Aussage, die Bublitz zitiert hat? Also es sind Formulierungen von Bublitz, ja. Aber man findet zum Teil also genau dieses Sprechakte produzieren den Körper, findet man auch als Butler-Zitate selbst. Aber ich habe das vor allen Dingen aufgeführt als so ein Beispiel, dass auch einer, die da sehr sympathisierend rangeht, es unheimlich schwer fällt, das in irgendeiner Form zu versuchen, ja, darzustellen, was passiert da eigentlich. Würde ich sagen, geht auch ohne. Ja, gibt es noch weitere Verständnisfragen? Ansonsten könnt ihr gerne dann auch schon eure weiteren Kommentare äußern. Ja? Ja, ich habe mir während des Vortrags ein paar Sachen aufgeschrieben, und zwar hat sich bei mir so ein bisschen der Eindruck ergeben, als wenn es in die Veranstaltungsreihe tatsächlich eigentlich nicht so hineinpasst, weil am Anfang stand ja die Aussage, dass Butlers sonstige politische Positionen sich von selbst disqualifizieren würden. Am Ende bist du explizit auf ihre Position zu dem Staat Israel und seiner Politik eingegangen. Und bei mir hat sich tatsächlich der Eindruck ergeben, dass es eigentlich so ein bisschen der Ansatz ist, es gibt eine Akademikerin, ihre Position zum Nahostkonflikt gefällt mir nicht, dann zerrt man mal ihre Bücher heran, die sie so im akademischen Kontext publiziert hat und für die sie bekannt ist und versucht das mal auseinanderzunehmen. Ich halte das für einen nicht sonderlich glücklichen Einstieg im Prinzip in eine Beschäftigung mit einer wie auch immer gearteten Theorie oder mit irgendwelchen akademischen Veröffentlichungen, wenn man oder wenn sich zumindest bei mir der Eindruck ergibt, dass es eigentlich um eine Antipathie geht, der man jetzt irgendwie einen Ausdruck geben will auf theoretischer Ebene. Das hat sich dann auch bei den Vortrag durchgezogen. Was bei mir so hängen geblieben ist eigentlich, dass Butlers Texte, ich habe die auch schon angefangen zu lesen und kann das ja durchaus bestätigen, dass das schlecht greifbar ist und dass das nicht eben einfach zu verstehen ist, aber zu sagen, das ist, sie hält sich alle auf Positionen offen und das vorzuführen, was eben diese poststrukturalistischen Texte an sich haben, also dieses eben nicht so klare Argumentationsmuster und die Texte, die eben nicht so einer klassischen Argumentationslogik, wie man es aus der Philosophie des 19. Jahrhunderts gewohnt ist, irgendwie mit sich bringen, das als explizite Butler-Kritik hinzustellen, halte ich für ungerechtfertigt, weil man das eigentlich sehr vielen Texten, die nach 1950 publiziert worden sind, vorwerfen kann. Also das halte ich für eine Kritik am Poststrukturalismus überhaupt. Und was mich tatsächlich enttäuscht hat, ist, dass du zum Beispiel gesagt hast, Butler sagt nur, dass die Menschen sich bewusst werden sollen, dass das alles konstruiert ist und das allein soll schon helfen. Und das wäre ja gar nicht so radikal, wie es immer von vielen hochgehalten würde. Und da würde eine historische oder politische und ökonomische Perspektive fehlen. Das klingt so ein bisschen für mich wie, naja, wo ist denn hier das Befreiungsversprechen, wie wir es aus dem Marxismus-Leninismus kennen. Und das kann man natürlich PoststrukturalistInnen vorhalten, dass ihnen das fehlt, so eine klare Zielperspektive. Aber das halte ich für eine Butler-Kritik eigentlich für nicht so furchtbar pointiert. Danke. Ja, das sind ja eine ganze, also ich kann sozusagen biografisch einfach sagen, der erste Punkt stimmt nicht, dass ich wegen der politischen Position, die mir nicht gefallen, angefangen habe, auch die Bücher anzugucken, sondern dass das eben schon umgekehrt war, also dass das in den 90ern halt total wichtig und super war, dieses Unbehagen der Geschlechter, heißt das ja auf Deutsch, das musste jeder und jede gelesen haben und das ist die radikalste Kritik an Geschlechterverhältnissen überhaupt. Und insofern ist es tatsächlich über die Auseinandersetzung mit der Frage ihres Beitrags zur feministischen Theorie gekommen. Und da hatte ich auch schon wesentlich die gleichen Kritikpunkte. Ich finde allerdings es auch nicht illegitim zu sagen, okay, das ist erstmal eine, also du hast das so neutral formuliert, da wird dann gesagt, das disqualifiziert sich von selbst, aber ich meine, jemand, der Hamas und Hisbollah zur globalen Linken rechnet, das disqualifiziert sich auch von selbst. Und das ist nicht irgendwie so eine Privatmacke oder so, sondern das ist schon die Wahrheit, würde ich dann, soweit würde ich dann schon gehen. Und mich zu fragen, woher kommt das denn, dass das eine, die ja nun auch eine, nicht nur als Akademikerin ist, sondern auch als Aktivistin rezipiert wird, dass die mit so einem Kram daherkommt, ob das vielleicht auch etwas zu tun hat mit dem, wie ihre Theorie funktioniert, und das ist ja schon etwas, was ich versucht habe darzustellen, das finde ich eine völlig legitime Herangehensweise. Und ich meine ja auch mehr gesagt zu haben an Kritik als nur, das lässt sich nicht greifen und das hält sich alle Positionen offen, sondern schon ziemlich versucht darzustellen, was ist das, was sie selbst als ihr Neues begreift, diese produktiven Verfehlungen der Macht, und was ist das, wie das dann wieder rezipiert wird. Und mir ist es insofern tatsächlich wichtig darzustellen, dass das Ganze nicht besonders radikal ist, weil das eben in einem herrschaftskritischen Feminismus rezipiert wird und nicht in irgendeiner Form von Leuten, die ein Befreiungsversprechen sowieso schon längst abgetan haben oder das für marxistisch-leninistisch halten, wenn man sich eine bessere Welt vorstellen möchte als die, die es jetzt gibt. Sondern das wird ja genau von Leuten rezipiert, die die letztendlich erstmal mit der richtigen Intention herangehen, dass das Geschlechterverhältnis, wie wir es hier jetzt haben, eins ist, was verändert werden müsste. Und darauf dann hinzuweisen, so erstmal tatsächlich nicht besonders avanciert oder so, aber erstmal überhaupt darauf hinzuweisen, nein, das passiert aber bei ihr letztendlich gar nicht. Das ist ein Missverständnis, dann kann man sich fragen, ob das produktives Missverständnis ist oder nicht. Das scheint mir schon erstmal relativ wichtig. Und so geht es mir so insgesamt so ein bisschen. Mir ist das ein bisschen zu, sagen wir mal, formal. Naja, das ist keine Philosophie des 19. Jahrhunderts, die argumentieren halt nicht klar. Das mag sein, aber es ist ja die Frage, ist das, macht das Sinn, so zu argumentieren, oder der Aufbau, wie sie macht, die Methodik, die sie macht oder nicht. Da würde ich auch eben wieder sagen, wichtiger als einfach nur dieses, es ist nicht greifbar, ist mir, und tatsächlich, dass die Methodik, die sie hat, eine ist, die letztendlich nicht, oder anders, die dazu angetan ist, all das, was tatsächlich das Leben zur Hölle macht und auch die Geschlechterverhältnisse zu etwas so Furchtbarem machen, außen vor zu lassen. Also gerade tatsächlich das Moment von Körperlichkeit, körperlichem Leid und sowas, was einfach so konstitutiv ist für das wirklich Furchtbare, was irgendwie zwischen Männern und Frauen immer noch geschieht, dass das da keinen Ort hat. Das ist also tatsächlich, worum es immer geht, sind Normierungen und so etwas. Aber all das, was wirklich barbarisch und brutal ist, all die Exzesse, die das Wesen des Geschlechterverhältnisses selbst ausmachen, von den Schwulen, die an den Baukränen im Iran aufgehängt werden, die Frau, die in Indien ermordet wird, der Gangrape in Steubenville, Ohio, wo die Footballstars irgendwie sich halt mit den Girls von der Highschool alles machen können, was sie wollen und vom Rest der Stadt gedeckt werden. All solche Sachen, für all das gibt es bei ihr keine Sprache. Und wenn man das rauslässt, habe ich keine Theorie des Geschlechterverhältnisses, habe ich keine Kritik des Geschlechterverhältnisses, sondern eine etwas, was irgendwie na, so ein beruhigendes Gefühl von, naja, wir reden drüber, produziert. Und das ist meine Hauptkritik daran. Also ich würde gerne einen Punkt anführen, den du jetzt gerade auch gesagt hast oder der mit drin gesteckt hat. Also ich teile, glaube ich, viele Kritikpunkte, die du an Butler hast, habe ich ja schon gesagt, aber also ein Punkt, den ich von der falschen Interpretation halte, oder wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gemeint, dass Butler nur Entlastung möchte und eigentlich gar kein Wandel denkbar ist. Ich finde, man kann ihr vorwerfen, es ist nicht so ein radikaler Wandel möglich wie mit Marx, es ist keine Revolution denkbar mit Butler, aber es ist meiner Meinung nach falsch, dass sie sagt, es ist kein Wandel möglich, sondern sie macht ihre Position ist, dass jeder Wandel auch machtvoll ist und auch Gewalt beinhaltet, aber sie hat schon so eine gewisse Utopie von irgendwie möglichst wenig Gewalt oder keine permanenten Ausschlüsse und so weiter. Also ich weiß nicht, ob du das damit meinst, dass sie das halt nicht Wandel genug ist, aber ich finde es irgendwie verfälschend zu sagen, da wäre gar kein Wandel drin und sie will nur, dass wir mal alle wissen, dass es konstruiert und dass wir erleichtert werden. Ja, das ist jetzt schwer, weil natürlich ist das dann, also sagen wir mal, man kann sich einigen, Autorintention oder Autorinintention in diesem Fall ist tatsächlich erstmal, sie will nicht, dass das Geschlechterverhältnis radikal verändern, weil sie sagt, das ist gar nicht möglich, sondern ja, dass tatsächlich, ja, vielleicht so wie du es formuliert hast, etwas weniger gewaltsam machen, etwas weniger Druck auf die Subjekte, etwas mehr Anerkennung von devianten oder bisher devianten Positionen oder so etwas. Also, das stimmt. Und da ist mir aber zum Teil dann eben auch tatsächlich nicht richtig klar, wie sich das mit anderen Annahmen bei ihr verträgt. Und deshalb ist es natürlich, das wäre dann so die Kritik, wo ich sage, nein, die Theorie ist noch nicht mal in irgendeiner Form reformistisch. Weil, ja, wie kann man das... Ich würde das an einer, zum Beispiel an einer Stelle festmachen, am Ende von Körper, von Gewicht, gibt es eine Passage über die Drag Queens, anhand von so einem, von diesem Film Paris is Burning. Und da finde ich zum Beispiel in ihrer Beschreibung, ist das eigentlich schon so, ist die Szenerie, die da beschrieben wird von diesen New Yorker Drag Queens, eigentlich schon so idyllisch, dass man gar nicht mehr viel ändern muss? Also eigentlich nichts mehr, weil die Leute, dann geht es darum, dass die sich gegenseitig bemuttern und so etwas. Also es ist so eine ganz, es wird in dieser Beschreibung eigentlich alles von dieser unglaublich marginalen, am Rande der Gesellschaft und außerhalb der Gesellschaft befindlichen Position und der Gewalt, die das bedeutet, rausgenommen und eigentlich nur eine, sagen, wirklich nur neu interpretiert als etwas, was doch eigentlich eine ganz tolle Geschichte ist. Alle sind eine große Familie und mich macht das auf Dauer ein bisschen nervös. Sorry. Mit dem Blitzen. Leid. Und ja, da meine ich eben, und ganz häufig, finde ich, ist bei ihr genau dass sie eigentlich gar nichts ändern muss, weil, wie gesagt, ist doch eigentlich schon ganz schön, wenn man es nur richtig betrachtet. Und das ist auch das, was ich versucht habe, in diesem komischen Begriff der Verletzbarkeit darzustellen, wo die Verletzbarkeit nicht, wie man zuerst ja denken könnte, etwas ist, was beschreibt tatsächlich Gewalt und Leid und die wollen wir abschaffen, sondern was wirklich gleichbedeutend ist mit, Verletzbarkeit ist auch, dass Menschen einen unterstützen beim Überleben und dass man so offen ist zur Welt. Und da gibt es überhaupt gar keine, also einen Begriff von Verletzbarkeit, der so weit geht, der ist einfach nicht mehr tauglich. Also auch nicht, um irgendwie ein klein bisschen was besser zu machen. Das passt total super, weil ich mich auch zu dieser Verletzbarkeit kommen wollte. Ich hätte nämlich eine ganz andere Kritik an ihrem, oder eine weitere Kritik an ihren Verletzbarkeiten. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil gerade in dieser Kritik der ethischen Gewalt finde ich, macht viel Sinn, dass ich im Buch, das Du und ich. Und dann geht es um diese Anerkennung des anderen und meine Anerkennung durch den, die andere. Und wo es bei mir irgendwie auch im Kopf einen Knoten gegeben hat, war dann der Punkt, an dem sie gesagt hat, und die Verletzbarkeit, aber eigentlich bin ich dafür selber verantwortlich und ich muss immer schon antizipieren, dass andere mich verletzen könnten. Und was mir da eigentlich eher, also was ich viel mehr kritisiere, ist der Punkt, dass ich den Eindruck habe, da ist ziemlich klar, worum es da geht. Also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin verletzt, auch Gefühl neu bei ihr, irgendwann später. Sie lässt sowas wie leibliche Erfahrungen und unwiderlegbare Erfahrungen zu. Das finde ich auch nochmal an anderer Stelle wichtig. Sie bleibt nicht anti-essentialistisch. Und wenn ich irgendwie selber mich verletzt fühle, dann muss ich aber selber Verantwortung dafür übernehmen. Und bei mir war dann eher so der Punkt, dass ich dachte so, und dann? Also daraus folgt dann sozusagen bei ihr nichts, sondern ich habe so den Eindruck, Hate Speech zum Beispiel kann nicht mehr funktionieren, wenn ich nur selber cool bin. Das ist so ein sozusagen Kurzschluss, den man daraus ziehen kann und da hätte ich mir, glaube ich, bei ihr mehr gewünscht. Das war so noch ein bedenklich irgendwie ein Verletzbarkeitsbegriff finde, weil da wird ziemlich deutlich, was sie mit Verletzbarkeit meint, wenn es darum geht, dass ich selber für meine Verletzbarkeit verantwortlich bin, weil es dann darum geht, wann ich das als solche empfinde. Dann kann man das schon eng führen. Und genau, das wäre das eine. Das andere ist eben genau der Punkt, dass ich glaube, dass sich bei Butler von dem Unbehagen der Geschlechter bis, und gerade das Buch finde ich total wichtig in der Betrachtung dann mit ihrer Geschlechtertheorie, macht der Geschlechternorm, da schleicht sich der Essentialismus ein, der kommt. Und sie lässt den Körper zu und sie redet über, also sie kritisiert die Tatsache, dass bei der Interbewegung zum Beispiel kleine Kinder als Speerspitze der Bewegung benutzt werden, denen, und das sagt sie ja auch so, die Normen buchstäblich, literally, ist Fleisch geschnitten werden. Also sie lässt dann so die Materialität des Körpers ja auch irgendwann zu. Und lässt auch die eigene Verletzbarkeit und Emotionen und so weiter zu. Und schon im Körper von Gewicht redet sie, und da finde ich das ziemlich dahinter, da sagt sie, es gibt jetzt unwiderlegbare Erfahrungen wie Emotionen, Hunger, Krankheit, Tod, aber darüber können wir hier nicht reden. Also das wäre dann eine ganz andere Kritik, finde ich. Man kann halt sagen, dass sie das bewusst rausnimmt. Sie negiert das nicht, sondern sie beruft sich halt eben auf diese Performativitätstheorie. Wenn, dann würde ich doch da ansetzen mit der Kritik. Du hast damit vollkommen recht. Also das war ja auch so einmal mein Beispiel, wo ich gesagt habe, sie stellt dann die Frage, wie ist es dann mit Körper und wie ist es mit Schmerzen und sowas. Und dann kommen aber 5 Seiten lang epistemologische Erwägungen, sodass die Frage dann nicht mehr verhandelt werden kann. Also du hast recht. Wobei ich gar nicht weiß, wie groß dann der Unterschied ist, wenn ich sage, das gibt es, aber darüber kann man nicht reden, oder so wie ich es formuliert habe, dass das ausgeklammert, Käseglocke drauf und so. Also das könnte man dann vielleicht noch genauer sagen, aber ja, also du hast recht, es gibt immer wieder die Formulierungen, die das andeuten und dann aber immer wieder wegziehen mit diesem, eigentlich auf so eine komische Art, wie ich es eigentlich sonst nur von Kant-Marxisten kenne, mit dem komischen, darüber können wir aber leider nichts reden und insofern ist das wiederum irrelevant für die Theorie. Und den Punkt mit würde ich dir auch vollkommen recht geben, dass eigentlich aus ihrem Verletzbarkeitsbegriff auch so ein Moment von Eigenverantwortlichkeit daraus folgt, weil es ja darum geht, auch, dass man den das diskursiv erst herstellen muss, anerkennen, dadurch auch erst produzieren. Also es war ja auch in diesem Zitat, was ich vorgelesen habe, wo natürlich dadurch auch tatsächlich eigentlich genau das drin ist, was du beschrieben hast. Und das finde ich einfach nur, ja, das stimmt, das könnte man einfach nochmal, das sollte ich da drin aufnehmen oder... Genau, wobei ich dieses Buch über Hate Speech tatsächlich nicht kenne und dieses Macht der Geschlechternormen auch nur einen Aufsatz da draus. Ich habe mich jetzt eher auf die beiden frühen und die hier vorgestellten konzentriert. Gibt es noch weitere Fragen? Ich glaube, dass du deine These vom radikalen Sozialismus nicht durchhalten kannst, weil, also ich finde gerade bei diesem Buch Nach Unbehagen der Geschlechter moniert sie ja, dass sie ein bisschen so interpretiert worden ist, dass sie den Körper verleugnet und eine Sprache aufführt. Aber soweit ich das verstanden habe, ist gerade beim Körper von Nicht Masse ist gerade stark, dass es gibt so eine Ebene des Körperlichen, die es aber sprachlich vermittelt. Das heißt nicht, dass sie darin aufgeht. Aber der Zugriff auf Körperlichkeit, das ist jetzt keine Revolution, das kann auch andere sagen, aber der Zugriff irgendwie auf Materie, die kulturell vermittelt ist und damit halt irgendwie auch vorgeformt und überformt ist, ohne das zu sagen, dass das andere nicht geben würde. Und dann finde ich es an ihrer Stelle legitim, sich dann irgendwie die Diskurse oder so anzugucken, die Menschen bestimmt zuweisen, aufgrund von Merkmalen, die ja irgendwie auch objektiv gegeben sind. Also die Unterscheidung kann ja irgendwie relativ willkürlich sein, aber es wurde halt bestimmte körperliche Merkmale herauskristallisiert, wie auch immer. Das ergänzen natürlich nicht, oder leider nicht, aber es gab auf einmal ähnliche Merkmale, die wurden genommen, um die Leute halt nach der Geburt, das ist ja ein Lieblingsbeispiel, es wurde gesagt, das ist es, und dann ist es es. Und vor dieser sprachlichen Aufladung ist es ja erstmal jetzt nur ein Mensch mit bestimmten Teilen, Geschlechtsteilen, körperlichen Merkmalen, aber erst durch die kulturelle Ordnung wird es dann halt erst zu meiner Frau. Und deswegen würde ich halt diesen Konzept, den radikalen Konzeptismus nicht, also würde ich glaube ich kritisieren. Und dann passt es auch nicht mehr, dass ihre Theorie ihren komischen politischen Aussagen untergibt. Weil, also klar, sie guckt sich in diesen Büchern das Leid nicht an, aber ich finde nicht, dass daraus folgt, dass ihr das scheißegal ist. Ja, aber woher willst du das dann wissen, wenn sie es nicht tut? Also, ich weiß nicht, ich denke an eine Theorie, die politisch wirksam sein will, gleichzeitig das auszuklammern, wodurch Menschen einfach beherrschbar gemacht werden. Oder was Menschen beherrschbar sein lässt, das funktioniert halt nicht. Und ich muss nochmal, also ich habe ja selber gesagt, und es macht es eben auch wirklich schwer, die ganze Sache konsistent zusammenzufassen. Tatsächlich ist Butler nicht in dem Sinne eine radikale Konstruktivistin, wie eben ja schon in Unbehagen der Geschlechter dieses Beispiel drin ist, dieser Absatz drin ist, wo es darum geht, ja, vielleicht kann man ja auch ein wissenschaftlich nachweisbares Geschlechtsdifferenzierungsmerkmal auffinden bei den XY und XX-Chromosomen oder so. Da will sie ja gar kein Urteil sich drüber erlauben. Also, das war ja der Punkt, wo ich meinte, insofern geht der ja auch verschiedentlich gegen Butler erhobene Vorwurf des Idealismus insofern ins Leere, als sie noch nicht mal eine solche Vorstellung von wir sind alle so mächtig, dass wir durch Sprache irgendwie die Natur erst konstruieren können, wie bei Hegel der Begriff erst oder ja, der Geist aus sich heraus die Wirklichkeit setzt oder so, sondern wo ich tatsächlich gleichzeitig aber finde, und das ist eben das Bemerkenswerte, erstens, es spielt einfach keine Rolle, also es wird sagen, es wird mal so angedeutet, ja, ich weiß, also kann sein, vielleicht XY-Chromosomen, also ich weiß immer, dass das irgendwie Leute echt erschüttert hat, die immer mit so einem, ha, ich habe bei Butler gelernt, Geschlechter gibt es in echt gar nicht. Wenn man die Stelle vorliest, ist so, oh Gott, das hat die echt geschrieben. Und in dem Buch, auf das ich mich immer beziehe. Also sie wirft das dann halt so mal dahin. Und es spielt aber tatsächlich konstitutiv wiederum keine Rolle. Und das wäre eben wirklich meine Kritik. Man kann nicht über Geschlechter reden, ohne über Natur zu reden. Und solange ich das mache, es ist gar nicht so wichtig, wie das genau passiert, sondern dieses völlige Ausklammern von Natur, entweder durch, darüber kann ich nichts aussagen oder die gibt es gar nicht oder kann auch sein, dass es die gibt, aber das interessiert mich gerade nicht. Egal wie, das ist immer das, was das ist immer der entscheidende Punkt und worauf ich hinaus will. Und ich glaube, deswegen kommt das halt auch nicht hin, eine Beschreibung einfach, dass Menschen durch körperliche Merkmale willkürlich sortiert werden. Sondern natürlich hat es etwas mit der menschlichen Naturgeschichte zu tun. Oder andersrum ist es durch die vermittelt, dass es so etwas auch wie Geschlechter gibt. Dass es einen Begriff von Geschlechtlichkeit gibt. Das ist nicht einfach nur eine willkürliche Sortierungsmaßnahme, wo man die Menschen genauso gut nach rothaarig und nicht rothaarig hätte sortieren können. Ohne dass das heißt, die Begriffe, die Kategorien von Geschlecht seien einfach in der Natur vorzufinden. Aber wenn ich diese Naturgeschichte rauslasse, die natürlich damit etwas zu tun hatte, wie die Gattung ihre Reproduktion organisiert hat, wie deswegen zum Beispiel auch sich Reproduktion und Produktion innerhalb der Eukos dann abtrennt und dann die dann sozusagen nach außen verlagert wird, wie eben auch, keine Ahnung, wie die Tatsache, dass Männer nicht schwanger werden können, natürlich auch etwas damit zu tun hat, dass sie in irgendeiner Form sich als die, wie nennt man sowas, Herrschende auch nicht, aber ja, ich weiß nicht, als das obenliegende Geschlecht so konstituieren könnten. Und deshalb hatte ich vorhin gemeint, dass es gerade zu dem Brutalen am Geschlechterverhältnis gehört, diese Verbindung von erster und zweiter Natur, die den Subjekten da entgegenschlägt, wo ich auch überhaupt nicht sauber sortieren kann, haha, das ist ja zweite Natur, weil willkürlich konstruiert und nur der und der und der Punkt ist erste Natur und vernachlässigbar oder so. Sondern genau die Tatsache, dass ich nicht weiß, also dass ich diesen Umschlagspunkt so gar nicht festmachen kann. Einfaches klassisches Beispiel sind Pissoirs für Männer nun einfach den anatomischen Gegebenheiten angepasst oder sind sie symbolischer Ausdruck von der wichtigen männlichen Geste des Stehpissens? So beides. Und genau deswegen funktionieren sie so gut. Das meine ich mit Verschränkung von erster und zweiter Natur. Und man kriegt das nicht raus, man wird ihm nicht gerecht, wenn man einfach sagt, naja, das ist so eine willkürliche Sortierung. Ja, ich wollte nur die letzten ungefähr 2 Minuten, da doch jetzt Butler. Jetzt verstehe ich nicht, wie du das abgrenzt. Jetzt habe ich es nicht mehr verstanden. Genau das würde sie doch sagen. Man kriegt es nicht raus, was erste oder zweite Natur ist. Ja, aber dann könntest du das, ich glaube, ich habe dich da nicht verstanden. Warum das jetzt Kritik an Butler war, obwohl ich nur Butler gehört habe. Das hatte ich mir bei dem Toilettenbeispiel auch gedacht. Okay, weil ich finde, es geht bei ihr nicht um Naturgeschichte. Es geht bei ihr, also Sex ist immer schon Gender, ist was anderes als zu sagen. Natürlich sind das schon zwei Phänomene, die ich auch nicht einfach in eins setzen darf. Also ich kriege es nicht voneinander getrennt, ist was anderes als, deshalb sind sie sowieso das Gleiche. Ich muss sie gleichzeitig analytisch schon wieder annehmen, dass es so etwas gibt wie erste und zweite Natur. Also Sex ist immer schon Gender, ist ja, glaube ich, eine legitime Zusammenfassung von Butler. Und das sagt, ich kann diese Trennung gar nicht erst machen. Ich kann sie also auch nicht als ein Vermittlungsverhältnis denken. Als etwas, was zum Beispiel tatsächlich mit der Naturgeschichte des Menschen zu tun hat, mit, die dann wiederum natürlich gleichzeitig immer nur vermittelt. Und das ist es vielleicht eben. Es gibt bei Judith Butler, ganz bewusst, es gibt keinen Vermittlungsbegriff. Und Vermittlung heißt nicht, ich kann Sachen säuberlich auseinanderlegen, aber ich nehme trotzdem gleichzeitig an, dass es da noch, also ja, genau, dass es da überhaupt Dinge gibt, die miteinander vermittelt werden. Nee, das war ein Zitat von Aber ich, also genau, von der Gänze würde ich halt genau das verstehen, dass es natürlich nicht vollkommen unabhängig ist von vielleicht irgendwie Reproduktionssachen und so weiter, sondern, also, dass es eben nicht willkürlich ist, nach, ob wir jetzt nach Genitalien unterscheiden oder nach Haarfarbe, sondern es hat schon irgendeine Geschichte. Und ich würde dem Sinne eben schon sagen, dass es genau darauf eingeht. Und dass sie vielleicht Vermittlungsbegriffe zwischen erster und zweiter Natur treffen, das würde ich halt sagen, hat sie nicht, weil sie sagt, was die erste Natur ist, können wir halt nicht sehen. Aber das heißt eben genau nicht, würde ich sagen, dass es keine erste Natur gibt, sondern sie sagt, ja, da braucht man nicht sprechen. Also das sind jetzt also, ich finde, das sind auch eine Nuance, man kann sie dafür kritisieren, dass sie dann eben über die erste Natur nicht spricht, aber ja. Ja, aber es bleibt ja nicht so abstrakt. Und das waren ja schon meine Versuche, das darzustellen. Es ist ja nicht einfach so, dass sie sagt, wir können über erste Natur nicht sprechen und fertig. Sondern das hat eben auch, wie gesagt, ich hab sehr, sehr viele Beispiele versucht zu bringen, wo das ein aktives Ausklammern und einfach ein Verharmlosen und Idealisieren von Verhältnissen ist. Und zwar sei es nun, wie gesagt, dieses, was ich wirklich super krass finde, dieses Beispiel von dem Ödipus-Komplex, wo sie, ohne dass sie es irgendwo gefunden hätte, dass mal jemand sagt, hallo, stopp, du meinst tatsächlich, die Kastrationsdrohung ist genauso schrecklich und schlimm wie die Drohung, nicht kastriert zu werden. Was für eine Vorstellung von Kastration hast du eigentlich? Was heißt der Begriff bei dir? Bis hin eben zu dem, wie sie über die jüdische Geschichte redet, wo das eine Geschichte der Begegnung mit dem anderen ist, also 2000 Jahre Begegnung mit dem anderen. So kann man das auch nennen, aber deshalb meine ich, ist das eben, das hat Konsequenzen. Das ist nicht einfach so eine erkenntnistheoretische Sache, die dann durch, sondern es ist ein aktives nicht reden wollen. Und ich finde, Kontingenz heißt übrigens nicht so viel anderes als Willkür. Also eigentlich heißt das ziemlich genau Willkür. Also wenn man die Saussure nimmt, das kontingente und arbiträre Verhältnis von Zeichen zu bezeichnen, dann geht es genau darum, dass es da keinen geschichtlichen Zusammenhang gibt. Das ist ja gerade das, womit er gegen die Junggrammatiker seiner Zeit angetreten ist, zu sagen, nee, ich finde hier kein in irgendeiner Form geronnene Onomatopoesie oder irgendetwas, also kein Geschichte hat überhaupt für die Erklärung von Sprache keine Bedeutung, sondern kontingent und arbiträr heißt willkürlich, hätte genauso gut auch anders kommen können. Und ohne dass ich jetzt übrigens sagen will, die Saussure ist blöd, sondern natürlich ist da auch unheimlich viel Produktives drin, aber Kontingenz bedeutet das meines Erachtens tatsächlich. Wenn ich von Kontingenz der Macht rede, dann kann ich nicht in dem Sinne Geschichtsphilosophie betreiben. Ich meine mich zu erinnern, dass sie genau das in Gender Trouble auch am Anfang sagt, also dass sie versuchen, Gender geschlechtergenealogischen Blick auf die Sache zu werfen. Und dann bleibt eben eine, wie auch immer vermittelte, ich nenne es jetzt trotzdem mal Geschichtlichkeit oder Gewordenheit von Geschlecht ja auch nicht aus. Also ich habe den Eindruck, dass sie das nicht komplett negiert. Das ist jetzt nicht nur so eine Gegenwartsanalyse oder so, sondern sie versucht es schon irgendwie auch mindestens genealogisch einzufangen, einfach weil sie eben auch von Foucault kommen und nicht irgendwie aus irgendwelchen modernen Theorien sich speist, wenn sie halt, ja, also genau dieser poststrukturalistische Blick. Also es gibt halt diesen Hinweis auf einen genealogischen Blick auf Geschlecht. Das fehlt mir jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen. Aber was findet sie denn dabei raus? Es ist zu lange her, das wäre jetzt eher ein kleines Fragezeichen an dich, ob du das noch hinkriegst. Also das ist, ich weiß noch, dass es irgendwo am Anfang ist. Ich erinnere mich daran nur, weil ich irgendwie damals irgendwie so Foucault und Butler-Kreuzig gelesen habe und dann irgendwann dachte, aha, okay, da ist irgendwie der Foucault sozusagen. Die versuchen reinzuholen, aber ich habe das Buch vor super langer Zeit gelesen und kann das einfach nicht mehr sagen. Also, ich weiß, was Genealogie bedeutet bei Nietzsche, Genealogie der Moral. Ich weiß schon immer weniger, was das bei Foucault bedeutet, aber ich kann es mir da so ein bisschen vorstellen mit seinen Untersuchungen über die Geschichte des Gefängnisses und sowas, was dann ja eben keine Geschichte sein darf, weil um über Geschichte zu reden, brauche ich Geschichtsphilosophie, deshalb habe ich das so platt dahin gesagt, man kann keine Geschichtsphilosophie betreiben, man kann es halt nicht über Geschichte reden, ohne Geschichtsphilosophie zu machen. Aber ich wüsste tatsächlich nicht, wo Butler auch nur ansatzweise so etwas machen würde, wie Foucault es tatsächlich fürs Gefängnis gemacht hat. Also alles, was ich über die Geschichte von Geschlechterverhältnissen weiß, weiß ich nicht aus Butler. Also von Butler habe ich wenig Ahnung, aber bei Foucault gerade kam mir so der Gedanke, dass seine Genealogie tatsächlich beschreibt, aber meines Erachtens nach gar nicht fragt, warum. Warum gewisse Dinge auftreten, wie sie vermittelt sind und wenn sie sich tatsächlich auf so eine Genealogie Foucaults Stils bezieht, an der Stelle für mich doch das Relevante ist, okay, inwiefern verschränkt sich Notwendigkeit mit dem, was gesellschaftlich dabei rauskommt? Und das wäre für mich eine materialistische Interpretation von Geschlechterverhältnis. Und wenn das fehlt, genau das Vermittlungsmoment, was du meintest, dann kann ich mir eigentlich wirklich nichts erklären, sondern ich habe halt nur einen Fakten da, die dann irgendwie vermittelt und dann steht. Ja, das stimmt, ja. Genau, eigentlich braucht man auch irgendwie Bestimmungen von Notwendigkeit und Freiheit, wenn ich das beides nicht habe, dann kann ich eigentlich tatsächlich nur noch so genau Faktenabfolgen konstatieren, aber eigentlich nicht mal mehr richtig die. Ich glaube, das kann der Kontingenz, dieses Diktum von Kontingenz halt irgendwie nicht leisten, zu sagen, warum es doch so geworden ist. Ich habe übrigens die Zeit aus den Augen verloren, beziehungsweise habe keine Uhr. 21 Uhr. Okay. Und du musst sagen, wenn du nicht mehr kannst. Für 21 Uhr bestellt, aber ich habe dir noch gesagt, dass wir auch eine halbe Stunde später kommen können. Ja, okay. Also ich hoffe, er hat das auch verstanden. Ansonsten gehen wir halt so Fritz mit. Aber es ließe sich doch bestimmt auch noch weiter diskutieren. Ja. Also ich glaube, das muss gar nicht auf die Position bestellen. Je nachdem, ob ihr alle noch mitwollt. Ja. Ja, genau. Also ihr seid natürlich dann herzlich eingeladen mitzukommen. Und, aber ja, wenn es jetzt noch Fragen gibt und du noch eine schaffst, dann... So, ja, klar. Klar. Aber vielleicht habe ich mit meiner Uhrfrage auch gerade alles abgewürgt. Ja, dann kann ich nur noch darauf hinweisen, wer noch nicht genug hat, kann auch morgen, mir wurde gesagt, das ist ja gar nicht weit weg, nach Halle, wo ich nochmal was über Religion und Religionskritik erzählen werde, kommen. 19 Uhr, ich weiß nicht genau wo, ich glaube auch in der Uni Halle, aber findet man bei der kritischen Intervention. Thank you.